Mein Name ist Dr. John Ray. Ich bin Psychiater. Wie Sie bereits wissen, bin ich im Besitz der Aufzeichnungen, die Mr. Humbert Humbert nach seiner Verhaftung im Gefängnis geschrieben hat, wo er wegen Mordverdachts an dem Schriftsteller Claire Quilty einsaß, sowie in der Psychopathenstation, in die er zur Beobachtung eingewiesen war. Zum besseren Verständnis des Folgenden möchte ich den ersten Teil der Aufzeichnung, soweit für das Nachfolgende nötig, rekapitulieren. Humbert Humbert, bei dem Namen handelt es sich um ein selbstgewähltes Pseudonym, wurde 1910 in Paris geboren. Der Vater besaß ein Luxushotel an der Riviera, wo Humbert seine mutterlose Kindheit verbrachte. Im Alter von 14 verliebte sich Humbert unsterblich in die 12-jährige Annabel, die Tochter englischer Hotelgäste. Humbert konnte Annabel, die ein Jahr später auf Korfu verstarb, niemals vergessen. Nach dem Studium zog Humbert nach Paris. Mit 25 heiratete er Valeria, die Tochter eines Pariser Arztes polnischer Herkunft, bei dem er wegen eines Herzleidens in Behandlung war. Kurze Zeit später wird das Paar geschieden. Im Sommer 1939 übersiedelte Humbert in die USA. Zwei Nervenzusammenbrüche brachten ihn zu uns in die psychotherapeutische Anstalt. Er blieb auf eigenen Wunsch 3 Wochen hier und ich machte seine Bekanntschaft. Ein Bekannter, dessen Cousine in Ramsdale an dem schönen See gleichen Namens ein Haus hatte, schlug ihm vor, während des Sommers ein Zimmer zu mieten. Hier sind Sie dort, richtig. Im Haus von Mrs. Charlotte Hayes in der Lawn Street 342, lernt Humbert Humbert Mrs. Hayes Tochter, die 12-jährige Dolly Hayes, genannt Lolita, kennen, in die er sich auf der Stelle unsterblich verliebt. Tag für Tag vertraut er seinem Tagebuch seine geheimsten Wünsche und sexuellen Obsessionen an, in deren Zentrum allein Lolita steht. Ende Juni 1947, also nur etwa 4 Wochen nach seiner Ankunft in Ramsdale, heiratet Humbert Mrs. Charlotte Hayes und wiederum nur wenige Wochen nach der Hochzeit, Lolita befindet sich in einem Feriencamp, wird Charlotte, nachdem sie das geheime erotische Tagebuch ihres Ehegatten entdeckt hat, von einem Auto überfahren und ist auf der Stelle tot. Humbert verlässt Ramsdale und holt Lolita unter dem Vorwand, sie zu ihrer kranken Mutter zu bringen, im Feriencamp ab. Die erste gemeinsame Nacht verbringen sie in dem Hotel Verzauberte Jäger in Connecticut, wo auch der Schriftsteller Claire Quilty wohnt. Humbert, der sich am Ziel seiner geheimen Wünsche wähnt, wagt es aber nicht, Lolita zu verführen. Nach dem Abendessen verabreicht er ihr eine Dosis Schlaftabletten, die sich aber im Verlauf der Nacht als zu gering erweist. Lolita von Wladimir Nabokov, Teil 2, Heimatloses Kind. Frigide Damengeschworene. Ich hatte gedacht, es würden Monate, vielleicht Jahre vergehen, ehe ich den Mut aufbrächte, mich Dolores Hayes zu entdecken. Doch um 6 war sie hellwach. Und um 6:15 waren wir im Wortsinn ein Liebespaar. Ich werde Ihnen etwas sehr Sonderbares verraten. Es war sie, die mich verführte. Na, das ist ja ein Ding. Ich dachte, du hast ein anderes Zimmer gekriegt. Hey! Aufwachen! Ich hab gar nicht gehört, wie du reingekommen bist. Du musst dich mal rasieren, du Stachelschwein. Guten Morgen, Lolita. Ich bin viel brauner als du. Wir lagen still da. Ich streichelte sanft ihr Haar und wir küssten uns sanft. Ihrem Kuss war zu meiner ekstatischen Verlegenheit eine recht komische, flatternde und forschende Kunstfertigkeit zu eigen, aus der ich entnahm, dass sie in sehr jungen Jahren von einer kleinen Lesbierin in die Lehre genommen worden war. Plötzlich legte sie in einem Ausbruch rüpelhafter Lustigkeit, Kennzeichen des Nymphchens, den Mund an mein Ohr. Also, ich habe einen Vorschlag. Hörst du zu? Ja. Es ist etwas, das wir im Camp gemacht haben. Charlie und ich. Es macht Spaß. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Willst du etwa behaupten, du hast nie? Du hast nie... Um Zeit zu gewinnen, beschnüffelte ich sie ein bisschen. Lass das gefälligst. Du behauptest... beharrte sie und kniete sich über mich. Du hast es als Junge nie gemacht? Nie, antwortete ich, ganz wahrheitsgetreu. Na gut, dann fangen wir mal an. Alles dies versuche ich nicht zu beschreiben, um es in meinem jetzigen grenzenlosen Elend noch einmal zu durchleben, sondern um in jener schrecklichen, verrückt machenden Welt, der Nymphenliebe, das Höllische vom Himmlischen zu trennen. Das Viehische und das Schöne verschmolzen an einem Punkt miteinander, und ich würde gern die Grenzlinie bestimmen und habe das Gefühl, dass es mir ganz und gar misslingt. In so stimulierenden, gemäßigten Klimata wie St. Louis, Chicago und Cincinnati, schreibt eine alte Illustrierte dieser Gefängnisbibliothek, werden Mädchen gegen Ende des 12. Lebensjahres geschlechtsreif. Von Dolores Hayes Geburtsort zum stimulierenden Cincinnati waren es weniger als 300 Meilen. Ich bin nur der Natur gefolgt. Ich bin der getreue Spürhund der Natur. Warum also dies Grauen, das ich nicht abschütteln kann? Habe ich sie ihrer Blüte beraubt? Feinfühlige Damengeschworene, ich war nicht einmal ihr erster Liebhaber. Was willst du denn so? Was ist los? Nichts, du Vieh. Du was? Kalte Panikspinnen krochen meinen Rücken hinunter. Dies war eine Waise. Dies war ein einsames Mädchen, ein ganz und gar heimatloses Kind, mit dem ein stark gebauter, übelriechender Erwachsener erst heute früh dreimal angestrengten Verkehr gehabt hatte. In die Gewissensbisse mischte sich der qualvolle Gedanke, dass ihre Laune mich hindern könnte, sie von Neuem zu lieben, sobald ich einen netten Feldweg gefunden hätte, wo sich in Frieden parken ließ. Mit anderen Worten, der arme Humbert Humbert war schrecklich unglücklich. Halt an der nächsten Tankstelle, ich will aufs Klo. Aber gerne, Baufee. Du Trottel, du widerliches Scheusal. Ich war ein frisches Gänseblümchen und nun sieh, was du aus mir gemacht hast. Ich müsste die Polizei rufen und sagen, dass du mich vergewaltigt hast. Du schmutziger, schmutziger alter Kerl. Du hast mir wehgetan. Du hast in mir was zerrissen. Als wir an der Tankstelle hielten, kletterte sie ohne ein Wort hinaus und blieb lange weg. Langsam und liebevoll seifte ein alter Automechaniker mit gebrochener Nase meine Windschutzscheibe ein. Hör mal, gib mir ein bisschen Kleingeld. Ich will Mutter im Krankenhaus anrufen. Steig ein, du kannst sie nicht anrufen. Warum? Steig ein und mach die Tür zu. Warum kann ich meine Mutter nicht anrufen, wenn ich will? Weil deine Mutter tot ist. Im fröhlichen Leppingville kaufte ich ihr 4 Comichefte, eine Schachtel Süßzeug, eine Schachtel Binden, 2 Colas, ein Maniküretui, einen Reisewecker mit Leuchtziffern, einen Ring mit einem echten Topaz, einen Tennisschläger, Rollschuhe mit hohen weißen Schnürstiefeln, einen Feldstecher, ein Kofferradio, Kaugummi, eine Regenhaut, eine Sonnenbrille, noch ein paar Kleidungsstücke, Shorts, alle möglichen Sommerfummel. Im Hotel hatten wir getrennte Zimmer. Aber mitten in der Nacht kam sie schluchzend zu mir herüber und sehr sanft machten wir es wieder gut. Verstehen Sie, sie hatte sonst ja auch niemanden, zu dem sie hätte gehen können. Ich flehe dich an, weine nicht. Ich liebe dich. Ich kann ohne dich nicht sein. Alles wird gut. Nichts wird jemals gut. Wir werden bestimmt sehr glücklich, du und ich. Ich will nicht, dass du weinst. Wir sehen uns die Welt an. Wir fahren sonst wohin. Es gibt kein Zuhause, wohin wir zurück können. Wir suchen uns ein neues Heim. Aber es gibt kein altes. Und ich habe alle meine Sachen dagelassen. Was denn? Was? Meine Rollschuhe. Meine... Ach, eine Menge Sachen. Du Dummerchen. Warum hast du mir das in Leppingsville nicht gesagt? Ich hab's vergessen. Wir besorgen absolut alles, was du willst. Wir fahren nach Beardsley. Dort werde ich eine Professorenstelle antreten. Hat man mir angeboten. Es sind über 3000 Kilometer nach Beardsley. Aber uns bleibt ein ganzer Monat, bis das Herbstsemester anfängt. Wir trödeln, solange du willst. Nein. Aber was dann? Wo ist denn bloß dieses Taschentuch? Dann gehst du in Beardsley zur Schule. Es wird alles ganz toll. Ich liebe dich. Gott, ich weine selbst noch, wenn du nicht aufhörst. Vergiss nicht, ich sterbe, wenn du mich jemals verlässt. Dich verlassen? Du weißt ganz genau, dass ich nirgendwo hin kann. Ich bin gleich für Sie da. Sagen Sie, wo bekomme ich denn hier ein paar alkoholfreie Getränke? Gleich hinter der nächsten Kreuzung. Wir gehen in 5 Minuten weg, was essen. Leg doch diese blöde Illustrierte weg! Hey! Komm her und sprich mit mir! Hast du gehört, Schatz? Ich will mit dir ein wenig chatten. Optisha. Nein! Bitte. Wenn du mir einen Zehner gibst, von jetzt an bin ich ein Münzautomat! Boah! Oh Gott, das ist eiskalt! Hier. Jetzt kannst du was Anständiges, Kaltes trinken. Weit weg von zu Hause. Zu Hause? Naja, kann man sagen. Total weit. Muss Spaß machen, so ganz allein mit deinem Papi zu verreisen. Na, weiß ich nicht so. Kommt wohl drauf an, was man unter Spaß versteht. Die Mommy ist zu Hause auf der Farm geblieben? Farm haben wir nicht. Verträgst du dich mit deinem Papi? Schon. Gib mir ein $0.25 für die Glotze. Die, mein Kätzchen, ist in diesem Schuppen, wie man so sagt, gratis. Ich brauche trotzdem ein $0.25. Mein Kätzchen muss ihn sich erst verdienen. Kinderfrei. Echt spendabel. Heute kein $0.25, freies Kind. Das denkst du. Von jetzt an kostet dieses Kind einen $0.50. Boah, mein persischer Pfirsich. Und außerdem musst du mir versprechen, dass du mich drüben im Rollschuhdom Rollschuh laufen lässt. Nein, warte mal. Nicht nur das. Du musst mir auch versprechen, dass du mich nicht beaufsichtigst. Ich meine, du kannst ja draußen warten oder am Wagen, wo es die Getränke gibt. Aber drin sind nur Teenager erlaubt. Kapiert? Meine Carissa, mein Liquid Amber, mein köstliches, frühes Früchtchen. Lolita! Ich schlage vor, dass du uns für eine kurze Siesta zurückziehen nimmst. Ich will erst einen Hamburger. Ach, und dann einen Ham. Diese beiden Tussis da beobachten uns. Ja, übrigens, ich habe nichts dagegen, dass du mit Mädchen in deinem Alter spielst. Es ist mir sogar recht lieb, solange ich dabei sein kann. Du kannst mit ihnen so viel herumwitzeln, wie dir zumute ist. Aber ich muss es dir nochmal sagen. Sei vorsichtig. Du schreibst mir vor, was ich sagen soll, hä? Ich schreibe dir vor, was du nicht sagen sollst. Eins will ich dir sagen. sagen. Schon möglich, dass ich ein Sittenstrolch in mittleren Jahren bin, d'accord. Aber du bist eine Minderjährige, die in einer unbescholtenen Herberge die Moral eines Erwachsenen verdorben hat. Ich komme ins Kittchen, d'accord. Aber was wird aus dir, du vernachlässigtes, unverbesserliches Waisenkind? Ich verrat's dir. Eine nette, finstere Alte nimmt dir deinen Lippenstift, deine tollen Kleider und dein Leben weg. Für mich bedeutet es Gefängnis. Aber für dich, kleine Streunerin, bedeutet es Disziplinarschule, die düstere Besserungsanstalt, das Heim für Schwererziehbare, wo du streckst und Choräle singst und sonntags ranzige Pfannkuchen isst. Was für ein Graus! Mein armes, verwahrlostes Mädchen, komm, komm, komm, gib mir einen Kuss. Ja, ja, ja, ja. Lolita sollte sich darüber im Klaren sein, glaube ich, dass sie unter diesen Umständen besser sehr vorsichtig ist und mit Fremden nicht allzu offen redet. Bist du ganz, ganz sicher, dass ich nicht... Ich bin ganz, ganz sicher. In deinem Alter kommt es oft verspätet. Heute glaube ich, dass es ein großer Fehler war, in den Osten zurückzukehren und sie in jene Beardsleyer Privatschule zu stecken, anstatt irgendwie die mexikanische Grenze zu überklettern, solange es möglich war, um dann in subtropischer Seligkeit ein paar Jährchen in Ruhe zu leben, bis ich meine kleine Kreolin in aller Sicherheit würde heiraten können. Denn ich muss bekennen, dass ich, je nach dem Zustand meiner Drüsen und Ganglien im Verlauf ein und desselben Tages, von einem Pol des Irrsinns zum anderen wechseln konnte. Von dem Gedanken, dass ich um 1950 mich irgendwie einer schwierigen Heranwachsenden entledigen müsste, deren magisches Nymphentum sich verflüchtigt hätte, zu der Vorstellung, dass ich sie mit Geduld und Glück dahin bringen konnte, eines nicht allzu fernen Tages ein Nymphchen mit meinem Blut in seinen erlesenen Adern zu produzieren. Meine Wahl fiel auf Beardsley, weil es dort nicht nur eine verhältnismäßig seriöse Mädchenschule gab, sondern auch das bekannte Mädchen-College. Schließlich war da auch noch die Geldfrage. Meine Einkünfte schmolzen unter den Anforderungen unserer Lustpartie zusammen. Während des extravaganten Jahres 1947-48 von August bis August beliefen sich Kost und Logis auf ungefähr $5,500, Benzin, Öl und Reparaturen auf 1.234 und verschiedene Extras auf fast ebenso viel, sodass in 150 tatsächlichen Fahrtagen, wir legten ungefähr 4.300 Kilometer zurück, plus etwa 200 eingeschalteten Ruhetagen, der bescheidene Rentier ungefähr $8,000 ausgab. Oder eher wohl 10.000, denn unpraktisch wie ich bin, habe ich gewiss eine Menge vergessen. Und so rollten wir ostwärts. Ich, durch die Befriedigung meiner Leidenschaft eher zerrüttet als beflügelt, sie bei strahlender Gesundheit. Und die Girlande zwischen ihren beiden Darmbeinen war noch immer kurz, wie bei einem Knaben, obgleich das Mädchen 5 Zentimeter größer und 8 Pfund schwerer geworden war. Wir waren überall gewesen. Wir hatten eigentlich nichts gesehen. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass unsere lange Reise nur das herrliche, vertrauensvolle, träumerisch unermessliche Land mit einer gewundenen Schleimspur besudelt hatte. Das Land, das rückblickend uns nicht mehr bedeutete als eine Sammlung abgenutzter Landkarten, zerfledderter Reiseführer, alter Autoreifen und ihrer Schluchzer in der Nacht. Jede Nacht, jede Nacht. Sobald ich mich schlafend stellte. Nächste Woche, Mr. Quilty, arrangiert die Ethnologieabteilung eine Sonderausstellung. In der Abteilung für seltene Bücher, es werden einige Teppiche und ich glaube religiöse Bilder gezeigt, die Professor Brooks und seine Frau aus Moskau mitgebracht haben. Faszinierend. Ah, Professor Humbert. Mr. Quilty, darf ich vorstellen? Professor Humbert, unser Gastdozent für Komparatistik. Habe sie in Remstel und anderswo ein paar Mal gesehen. Waren freudige Anlässe. Und ich bin Vivian Darkblum. Meine Mitarbeiterin, mein Abendschein. Ihr Name wirkt wie ein Anagramm. Aber sie ist eine richtige Frau. Oder jedenfalls ein richtiger Mensch. Meine Nichte Mona geht mit ihrer Tochter auf die Schule in Birdsley, Professor Humbert. Stief. Bitte? Ich sagte Stief, nicht Tochter, Stieftochter. So. Also wenn ich Leuten vorgestellt werde, dann versichern sie mir gewöhnlich, wie fabelhaft, ja einfach großartig sie mein Nymphchen im Fernsehen gefunden haben. Natürlich haben sie sich nie die Mühe gemacht, das Stück auch zu lesen. Es ist darum sehr erfrischend, im vorliegenden Fall diese monotone Ejakulation einmal nicht zu hören. Mir ist, als hätte ich das Stück gesehen oder zumindest davon gehört. Ich erinnere mich nur vage. Umso besser für Sie. Was für ein Wind. Calvin. Ein Glück, dass ich mein Toupet nicht aufhabe. Und Zigarette gefällt? Nein, nein, danke. Wenn Sie mich bitte entschuldigen. Auf Wiedersehen dann. Weht es auf Ihrem Campus immer so? Guten Tag, Herr Professor. Ja? Tag, Professor. Oh, ich mische mich ja ungern ein, aber finden Sie nicht, dass etwas gegen diesen Dschungel von Löwenzahn da getan werden muss? Ja, das sind Immigranten. In gewisser Weise sind wir es alle. Ich bestimmt nicht. Kann ich Ihnen nicht mein Mäher leihen? Ja, danke. Vielleicht Sonntag. Sie wirken erschöpft. Eine Menge Arbeit. Übrigens, sind Sie sicher, dass Ihr hübsches kleines Mädchen genug schläft? Mir ist aufgefallen, dass das Licht in Ihrem Schlafzimmer die ganze Nacht über an und aus geht, an und aus. Das ist doch Ihr Schlafzimmerfenster, nicht wahr? Hallo? Lolita? Nicht da. Ich stehe jetzt vor der unerquicklichen Aufgabe, Bericht über Lolitas entschieden sinkende Moral zu erstatten. Ihr Anteil an den Liebesgluten, die sie entfachte, war nie der Rede wert gewesen, aber nackte Habgier war bisher nicht zutage getreten. Ich war jedoch schwach. Ich war nicht klug, mein Schulmädchen-Nymphchen hielt mich in Bann. Je geringer ihre menschliche Anteilnahme wurde, desto größer wurde meine Leidenschaft, meine Zärtlichkeit, meine Qual. Und das nutzte sie aus. Manchmal, na sag schon, Humbert, wie oft genau? Kannst du dich an 4 oder 5 oder mehr solcher Vorfälle erinnern? Oder hätte kein menschliches Herz mehr als 2 oder 3 überlebt? Manchmal, ich habe keine Antwort auf deine Frage, wenn Lolita flüchtig ihre Schulaufgaben machte und dabei mit beiden Beinen über der Armlehne des Sessels am Bleistift kaute, gab ich all meine pädagogische Zurückhaltung auf, sah über alle Streitigkeiten hinweg, vergaß meinen ganzen Mannesstolz und kroch buchstäblich auf den Knien zu deinem Stuhl, meine Lolita. Du warfst nur einen Blick auf mich, das graue, samtige Fragezeichen eines Blicks. Um Himmels Willen, nicht schon wieder. Denn nie hast du zu glauben geruht, dass ich mich auch ohne bestimmte Absichten danach sehnen könnte, mein Gesicht in deinem Schottenrock zu vergraben, meine Liebste. Bitte lass mich in Ruhe! Lass mich doch gefälligst endlich in Ruhe! Und dann stieg ich vom Boden auf und du sahst zu und zucktest mit dem Gesicht, meinen Tic nerveux nachäffend. Aber was macht das schon? Was macht das schon? Ich bin ja nur ein Vieh. Macht nichts. Nur weiter mit meiner elenden Geschichte. Lolita, wer ist denn das? Ich und Mona und Troy und Rex. Wo bist du gewesen? Nur in der Candy Bar. Und ich will meinen Pulli und meine schönen Sachen holen. Wozu das denn? Wir gehen zum WCBB. Zum was? Der Wassersport für Boot und Baden. Also erstens wünsche ich diesen Krach im Wohnzimmer nicht. Und zweitens ist es heute auf dem Fluss viel zu windig. Okay, wir können ja auch noch was anderes... Du gehst nicht, du musst deine Schularbeiten machen und den Haushalt. Mist. Du sagst deinen Freunden, dass du nicht mitkommst. Ich denke gar nicht dran. Na, dann mache ich es eben. Wirklich, wir würden nicht lange da bleiben, Sir. Nein, nein, nein. Sie müssen sich bestimmt keine Sorgen machen, Tut Sir. Mir leid, Kinder, aber ein andermal. Da seht ihr mal, so ist das hier. Ich rufe dich nachher mal an, Dolly. Ich finde deinen Pulli traumhaft. Danke. Es ist jungfräuliche Schurwolle. Das einzige jungfräuliche an dir, Dolly. Den Schlüssel zu deinem Zimmer habe ich schon vor längerer Zeit entfernt, meine Gute. Es gibt keinen Ort auf der Welt... Mach, dass du rauskommst! Du hast keinen Grund, auf mich wütend zu sein. Hm? Ja, ich überlasse dich deinen Meditationen, aber erst möchte ich noch etwas zu diesem Mädchen sagen, Mona. Die kannst du nicht haben, sie gehört einem Elitesoldaten. Oh, diese schwachsinnige Bemerkung will ich nicht gehört haben. Was ich sagen wollte, könnte sein, dass du mich an sie verraten hast. Sehr melodramatisch. Du bist zum Kotzen. Warum kann ich mit meinen Freunden nichts unternehmen? Weil, Lolita, immer wenn du weggehst, wenn du ohne mich irgendwo hingehst, ich mir alles Mögliche vorstelle. Also kann ich mit anderen nie etwas Witziges unternehmen. Aber du unternimmst doch was. Du hast um mein Fahrrad gebeten, ich habe dir eins geschenkt. Du wolltest Klavierstunden, ich habe dir Miss Emperor besorgt. Ach, ich meine Miss King, die in dieser Stadt die beste Pianistin ist. Ich möchte in der Schule bei der Theateraufführung mitmachen. Meine Liebste, das haben wir doch alles schon durchgesprochen. Du und ich müssen ständig unser Geheimnis hüten, sonst ist alles verloren. Du sagst, du willst bei einem Theaterstück mitmachen, du wirkst auch schon so bei einem Stück mit. Bei einem sehr schwierigen Stück, wo du die Rolle eines unschuldigen Schulmädchens spielst. Bleib bei dieser Rolle. Sie ist groß genug für unsere kleine Schauspielerin. So, nun komm. Ich will, dass du mir beim Aufräumen hilfst, wir ersticken noch im Schmutz. Nächste Woche lasse ich diese Mrs. Cowan kommen und sauber machen, wenn du versprichst, dass du nicht mit ihr redest. Eines Tages wird es dir leid tun. Ich weiß, es ist im Grunde alles ganz einfach. Du liebst mich nicht. Du hast mich nie geliebt. Ist das nicht das Hauptproblem? Lässt du mich in dem Stück spielen? Liebst du mich denn ein ganz kleines bisschen, Lolita? Schlafe, Jägersmann! Samtene Blütenblätter schweben auf dich nieder. In dieser Laube wirst du ruhen. Isst was? Wenn du fertig bist, dann kommst du und isst etwas. Hm? Was willst du? 5 Minuten Pause. Ich will, dass du die Pizza isst, die du bestellt hast. Hast du sie bei Benz geholt? Schlafe! Oh, schlaf auf dem Feen! Okay, mach sie warm. Ich komme gleich. Du wirst mich nie in Frieden lassen. Meinst du das? Geliebte, du siehst mich auf Knien vor dir im Staub. Oh Gott, nicht schon wieder! Ich habe gar keine besonderen Wünsche. Ich bete dich nur an, deine Zerbrechlichkeit, die Durchsichtigkeit, deine 4 zarten Gliedmaßen zu umfassen wie ein zusammengefaltetes Fohlen. Oh, bitte, meine Liebste, meine Trauertaube, mir ist so elend zumute. Irgendetwas braut sich über uns zusammen, das ich nicht verstehen kann. Du sagst mir nicht alles. Steh auf! Bleib da nicht auf dem Fußboden. Das ist Mona. Ich hab dich ganz vergessen. Lass sie rein, ich bin gleich unten. Wollt ihr proben? Du bist schon den ganzen Tag damit zugange. Nicht direkt. Ich fahre Dolly zu ihrer Klavierstunde. Was? Boah, jetzt ist doch Samstag. Ich dachte, Miss Emperor hätte die Stunde auf Montagnachmittag verlegt. Sie ist zurückverlegt worden. Ich wünschte, ich könnte ihre Vorlesung am Birdsley College hören, Sir. Wir jungen Menschen von heute haben ein großes Bedürfnis nach geistiger Führung. Oh, sag mal, junger Mensch von heute. Wie war denn die Party bei deiner Tante vorgestern Abend? Also es war sehr lieb von Ihnen, dass Sie Dolly erlaubt haben, hinzugehen. Hat Dolly, wie du sie nennst, viel getanzt? Also direkt viel, nicht gerade. Wieso? Ich nehme an, alle Jungs sind scharf auf sie. Naja, Sir, die Sache ist die, dass Dolly sich aus bloßen Jungs nicht so viel macht. Sie öden sie an. Was ist mit diesem Roy, wie hieß der noch? Ach, der, weiß nicht. Was hältst du von Dolly? Die ist schon toll. Ist sie sehr offen zu dir? Ach, sie ist einfach süß. Ich meine, du und sie, ihr seid vermutlich... Dolly... Deine Klavierstunde ist heute, erinnerst du dich, nicht Montag. Ich bin hergekommen, um dich abzuholen, erinnerst du dich? Ihr kleinen Mädchen seid für einen alten Mann wie mich ein Rätsel. Warum um Himmels Willen muss man sich Nylonstrümpfe und Schuhe mit hohen Absätzen anziehen, nur um 5 Kilometer weit zu fahren, um Arpeggios zu üben? Sie sind kein alter Mann, Sir. Was meinst du, Dollykins? Ich habe ehrlich nie darüber nachgedacht. Gehen wir? Danke für die interessante Unterhaltung, Sir. Pünktlich um 8. Lolita. Ah, freut mich, dass ich Sie hier treffe, Miss Emperor. King. Oh, natürlich, Miss King. Ich bitte 1000 Mal um Entschuldigung. Ich denke immer wieder an die Klavierlehrerin in Madame Bovary. Also, ich muss Ihnen danken, dass Sie Lolita so viel Zeit wegnimmt. So viel Zeit? Ja. Aber wieso denn? Sie war doch ganz im Gegenteil viel zu beschäftigt mit den Proben. Lassen Sie mich mal nachdenken. Sie hat mindestens 4 Stunden versäumt. Du kannst jetzt nach Hause. Mona nimmt mich mit zu ihrer Tante, Miss Darkblom. Da gibt's ein paar Kleinigkeiten. Du kommst mit mir nach Hause, auf der Stelle. Ich hab's aber Mona versprochen. Mr. Quilty, der Dichter ist auch da. Oh, bitte. Nein. Ich tu alles, wenn du mich gehen lässt. Nein. Ich liebe dich. Was tu ich? Mit diesem tödlichen Hass in deinen angemalten Augen. Nein. Teuerste, du kommst mit nach Hause und übst Klavier. Wo willst du hin? Kommst her! Ich will Radfahren. Ich brauche frische Luft, du Vieh! Du kommst mit rein! Verdammt nochmal! Ich weiß, dass du mir untreu bist. Ich hänge in einem Netzgewirr, aber ich gebe nicht auf. Du kannst mich nicht so quälen. Ich habe ein Recht, Bescheid zu wissen. Ich habe ein Recht zu kämpfen. Schließlich, Lolita, ich bin ein kranker Mann. Du bist alles, was ich habe. Hab Mitleid. Fertig? Dolores, das muss auf der Stelle aufhören. Du ruinierst unsere Beziehung und setzt deine eigene Sicherheit aufs Spiel. Ich weiß nicht und will auch gar nicht wissen, mit was für einem jungen, halbstarken Roy oder Foy oder du heimlich gehst. Aber das alles muss aufhören. Sonst passiert wer weiß was. Sonst passiert wer weiß was, ja? Nein, du hörst mir zu. Ich brech dir das Handgelenk. Aber du hörst mir zu. Morgen fahren wir hier weg nach Mexiko. Da fangen wir ein völlig neues Leben an. Dolores, das muss auf der Stelle aufhören. Ich bin imstande, mich aus Bierzle herauszureißen und einzusperren. Du weißt wo. Das muss jedenfalls aufhören. Ich bin imstande, dich hier wegzubringen. Schneller, als ein Koffer gepackt ist. Das muss aufhören, sonst passiert vielleicht etwas nicht wieder gut zu machen. Sonst passiert was? Hä? Erst gehst du jetzt herum! Von diesem Augenblick an dämpfte ich meine Stimme nicht mehr. Und wir brüllten uns gegenseitig weiter an und sie sagte nicht wiederzugebende Dinge. Sie sagte, sie verabscheue mich. Sie sagte, ich hätte noch als Mieter im Hause ihrer Mutter mehrmals versucht, sie zu missbrauchen. Sie sagte, sie sei sicher, ich hätte ihre Mutter umgebracht. Sie sagte, sie werde mit dem Erstbesten schlafen, der es ihr antrage, und ich könne gar nichts dagegen tun. Ich sagte, sie solle sofort nach oben gehen und mir all ihre Verstecke zeigen. Es war eine schrille, widerwärtige Szene. Ich hielt sie an ihren knochigen Handgelenken, und sie wand und drehte sie hin und her und suchte heimlich nach einer Schwachstelle, um sich mit einem Ruck frei zu machen. Aber ich hielt sie festgepackt und tat ihr ziemlich weh und hoffe, dass das Herz in meiner Brust dafür verrotten wird. Und ein- oder zweimal riss sie so heftig mit ihrem Arm, dass ich Angst hatte, sie könne ihr Gelenk ausrenken. Und die ganze Zeit starrte sie mich mit diesen unvergesslichen Augen an, in denen eisige Wut und heiße Tränen miteinander kämpften. Und als ich die Stimme schließlich wahrnahm, riss sie sich sofort los und floh. Was für ein Graf! Also nehmen wir keinerlei Rücksicht hier. Wir sind doch hier nicht in einer Mietskaserne. Ich muss Sie dringend bitten, jetzt Ruhe zu halten. Flo, war sie geflüchtet? Dann sah ich sie. Ein eiliges, kleines Gespenst durch die Büsche schlüpfen. Ein silbriger Punkt im Dunkel. Die Narbe eines Rades bewegte sich, zitterte und fort war sie. Vor dem ersten Drugstore sah ich, mit welcher Fanfare der Erleichterung Lolitas schönes Fahrrad auf sie warten. 10 Schritt von mir entfernt blinzelte Lolita durch die Glasscheibe der Telefonzelle, die Hand schützend um das Sprachrohr gelegt und vertraulich darüber gebeugt, blinzelte zu mir herüber, drehte sich um, hängte eilig ein und kam mit einer schwungvollen Wendung heraus. Hab versucht, dich zu Hause zu erreichen. Ein großer Entschluss ist gefasst. Hör mal, ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte von der Schule. Ich hasse diese Schule. Nie wieder hingehen. Eine andere suchen. Sofort hier weg. Wieder eine lange Reise machen. Aber diesmal gehen wir dahin, wo ich hin will, ja? Ich bestimme. C'est entendu? Okay. Entendu. Ich bin pudelnass. Freust du dich? Verstehst du, was ich damit sagen will? Bitte trag mich nach oben. Mir ist heute Abend irgendwie romantisch zumute. Wir hatten der Beardsleyer Schule, der guten alten Beardsleyer Schule, versprochen, dass wir zurück wären, sobald mein Hollywood-Engagement abgelaufen sei. Humbert, der Erfindungsreiche, sollte, wie ich andeutete, dort als Hauptberater für einen Film tätig sein, der etwas mit Existenzialismus zu tun hatte. Damals noch eine heiße Sache. In Wirklichkeit spielte ich mit dem Gedanken, heimlich über die mexikanische Grenze zu huschen. Ich war jetzt mutiger als letztes Jahr und mich dort zu entscheiden, was ich mit meiner kleinen Konkubine anstellen sollte, die nunmehr 1,52 Meter groß war und über 40 Kilo wog. Wir krachen noch irgendwo rein, wenn du dauernd nach hinten guckst. Was für eine bizarre Situation. Das musst gerade du mir sagen. Ich bin schon den ganzen Tag mit einem Verrückten unterwegs. Bizarr, weil es keine Regeln gibt, wie man mit so einem Fall fertig werden soll. Dreh dich doch mal um. Siehst du den Wagen? Ja. Er hat uns die letzten 200 Meilen verfolgt. Ich kann mich ja schließlich nicht bei der Straßenpolizei beschweren. Nein, das kannst du allerdings nicht. Als Mörder mit einem zwar sensationell guten, aber unvollständigen und launischen Gedächtnis kann ich, meine Damen und Herren, das genaue Datum nicht angeben, an dem mir mit unumstößlicher Gewissheit klar wurde, dass das rote Cabrio uns folgte. Hingegen erinnere ich mich an das erste Mal, da ich seinen Fahrer deutlich sah. Da ich eine neue Sonnenbrille brauchte, hielt ich an einer Tankstelle. Nachdem ich für die Bedürfnisse meines Wagens gesorgt hatte, ging ich in das Büro, um die Brille zu kaufen und das Benzin zu bezahlen. Als ich im Begriff stand, einen Reisescheck auszufüllen und mir darüber klar zu werden suchte, wo genau wir uns befanden, fiel mein Blick durch ein Seitenfenster und ich sah etwas Schreckliches. Ein ziemlich kahler Mann mit breitem Rücken, in beigefarbenem Sportsacko und dunkelbraunen Hosen hörte Lo zu, die sich aus dem Wagen lehnte und sehr schnell auf ihn einsprach, während ihre Hand mit gespreizten Fingern auf- und niederwippte, wie immer, wenn sie etwas sehr ernst und nachdrücklich vorbrachte. Was mich mit peinigender Wucht traf, war, wie soll ich es nennen, die beredte Vertraulichkeit, die sie an den Tag legte. Ganz als kennten sie sich schon. Ja, seit vielen, vielen Wochen. Was wollte dieser Mann von dir, Lo? Was für ein Mann? Ach, dieser Mann, ach ja. Oh, ich weiß nicht. Er wollte wissen, ob ich eine Karte habe. Man hatte sich verfahren, denke ich mal. So, jetzt hör mal zu, Lo. Ich weiß nicht, ob du lügst oder nicht, ich weiß nicht, ob du verrückt bist oder nicht, und das ist mir im Augenblick auch egal, aber dieser Mensch ist uns den ganzen Tag gefolgt. Sein Wagen war gestern im Motel und ich glaube, er ist von der Polizei. Du weißt sehr wohl, was passiert und wo du hinkommst, wenn die Polizei von der Sache Wind bekommt. Ich möchte also genau wissen, was er zu dir gesagt hat und was du ihm geantwortet hast. Aber wenn er wirklich von der Polizei ist, können wir nichts Schlimmeres tun, als ihm zu zeigen, dass wir Angst haben. Kümmer dich einfach nicht um ihn, Papst. Hat er gefragt, wo wir hinfahren? Als ob er das nicht wüsste. Ich tat alles, was in meiner Macht stand, damit meine Lolita die ganze Zeit über ihren Spaß hatte. Wie süß war es, ihr den Kaffee ans Bett zu bringen und ihn ihr dann zu verweigern, bis sie ihre Morgenpflicht erfüllt hatte. Müde? Willst du, dass ich anhalte? Du könntest ein paar Stunden schlafen. Fühlst du dich nicht wohl? Ich fühle mich hundeelend. Wieso? Was ist denn los, mein Schatz? Brauche ich? Alles. Ich will die Nacht in Elphinstone bleiben. In diesem Tempo schaffen wir es nie bis Borderton. Ich sterbe, du Esel. Wir bleiben heute Nacht in Elphinstone. Ich wollte Motors vermeiden. Diesmal nehmen wir das Beste, das es in Elphinstone gibt. Ich habe es im Autoführer unterstrichen. Traumaschen da. Also ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so elend gefühlt. Lolita war krank, todkrank. Ihre Haut war brennend heiß. Ich maß ihre Temperatur, oral, sah in einer Tabelle nach, die ich glücklicherweise in ein Notizbuch gekritzelt hatte, und nachdem ich die für mich sinnlosen Fahrenheitgrade in die vertrauten Celsiusgrade meiner Kindheit umgerechnet hatte, stellte ich fest, dass sie 40,4 hatte. Das ergab wenigstens einen Sinn. Ich zog Lolita aus. Ihr Atem war bittersüß. Ihre braune Rose schmeckte nach Blut. Sie zitterte von Kopf bis Fuß. Sie klagte, ihre Halswirbelsäule tue weh und sei steif. Und wie alle amerikanischen Eltern es getan hätten, dachte ich an Kinderlähmung. Ich gab alle Hoffnung auf Geschlechtsverkehr auf, wickelte sie in ein Plaid und trug sie in den Wagen. Es handelt sich um eine schwere Virusinfektion, Mr. Hammett. Und ich denke, wir müssen Ihr Töchterlein für ein paar Tage zumindest hier behalten. Das war Dienstag. Und Mittwoch oder Donnerstag ging es ihr schon viel besser. Von den 8 Malen, die ich sie besuchte, ist mir nur noch das letzte scharf im Gedächtnis. Mein Kommen war ein rechtes Heldenstück, denn ich fühlte mich ausgehöhlt von der gleichen Infektion, die sich nun auch an mir zu schaffen machte. Tag, Miss Law. Was für grässliche Beerdigungsblumen. Trotzdem danke. Aber würde es dir was ausmachen, das Französisch zu lassen? Es geht allen auf den Wecker. Fieber normal. Das ist ja fabelhaft. Von wem hast du die Rose? Mary. Ja? Hast du vielleicht eine Vase für die Blumen, bitte? Ich schaue nach. Ach Gott, diese Mary ist arrogant und schnüffelt herum. Würde mich nicht wundern, wenn ihr beiden euch alle möglichen miesen Geständnisse gemacht hättet. Ja, es ist jetzt Ärzte. Sind bestimmt ganz scharf auf ihren Hintern. Deine Ausdrucksweise hat sich ja wahnsinnig verbessert, mein Lieber. Ich habe dir ein paar ganz faszinierende Bücher mitgebracht. Die Geschichte des Tanzes, die romantischen Dichter von meinem Freund Professor Bär, Blumen der Rocky Mountains mit wunderbaren Abbildungen und Carmen von Mérimée. Keine sehr gute Übersetzung, fürchte ich, aber lies es nur. Es ist eine ganz wunderbar melancholische Geschichte. Wem gehört die Sonnenbrille? Meine ist es nicht, deine auch nicht. Da muss ja ein Besucher hier gelassen haben. Besucher? Du hattest Besuch, Lolita? Das war ein Patient. Mary Law hat sie auf dem Gang gefunden und dachte, sie gehört vielleicht dir. Est-ce que tu ne m'aimes plus, ma Carmen? Meine Carmen liebt mich nicht mehr. Da geht das schon wieder los. Lolita, willst du dir denn die hübschen Bücher nicht ansehen, die ich dir mitgebracht habe? Ich gehe gleich. Ich fühle mich nicht wohl. Willst du gar nicht mit mir sprechen? Was? Ich habe dich gefragt, ob du nicht mit mir sprechen willst. Du kannst doch deine Zeitschrift lesen, wenn ich gegangen bin. Was soll ich dir sagen? Ich habe eine Vase gefunden. Ich frage mich, ob du nicht morgen aus dem Krankenhaus entlassen werden solltest. Du siehst aus wie ein Inbild blühender Gesundheit. Sie bleibt bis Dienstag. Ärztliche Anordnung. Rossminze, Gift zu machen. Und von dieser Goldrute kriegt sie Heuschnupfen. Nee, dann werfen Sie sie weg. Werfen Sie sie doch weg! Ja. Ich glaube, die werfe ich besser weg. Lolita, Geliebte. Denk doch mal, wenn wir Dienstag früh aufbrechen, sind wir mittags schon in Mexiko. Keine geheimnisvollen Agenten mehr, die uns verfolgen. Keine Geister. Wir sind frei, so zu leben, wie wir wollen. Meine Lolita. Ich mache dir einen förmlichen Heiratsantrag. Ein alter Priester gibt uns den Segen. Und wir leben glücklich auf immer da. Im lieblichen Rosa Morada. Er deklamiert Lyrik. Kümmere dich nicht um ihn, Mary. Ja. Lyrik, die einzige Wirklichkeit auf dieser Erde. Dann werde ich mal gehen. Ich will alle meine Sachen. Den Braunkoffer, Mutters Blauen, den Autobeutel, alles. Das ist alles noch im Auto. Ich habe sie nicht ins Motel mitgenommen. Ich will die Sachen jetzt gleich. Oh Gott, könntest du nicht bis Dienstag warten? Ich meine, du willst doch nicht alle deine Klamotten auf der Stelle. Ich fühle mich noch nicht kräftig genug, um dieses ganze Gepäck zu schleppen. Also dann besorgt Joe das eben. Machen Sie sich keine Sorgen. Na gut. Ich glaube, ich gehe jetzt. Also, dann auf Wiedersehen, Lolita. Tschüssi! Hallöchen, Professor. Wer ist denn da? Geht's gut? Nicht gerade. Sie fühlen sich nicht gerade gut, ja? Nein. Wer ist denn da? Macht Ihnen die Reise keinen Spaß? Das tut mir aber leid. Was wollen Sie? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Mitarbeit, Kapitulation vor dem Schicksal. Also gut. Keine Halluzinationen sind, kein bloßer Tinnitus. Kein was? Tinnitus, ein Klingeln im Ohr. Ich hab hohes Fieber. Offen gesagt, ich schlage mich auch mit irgendeiner Mikrobe rum. Haben wir vermutlich beide von ihr. Von ihr? Wie meinen Sie das? Naja, viele Dinge sind eben weiblich. Die Muse, die Musi, die Muschel, die Muschi. Ich habe sogar mal gehört, wie ein Feuerwehrmann zum Feuer die Brunst sagte. Also, wenn Sie nicht mein Delirium sind... Geben Sie es auf. Hören Sie, Ambert. Ich wollte nur sicher sein, dass Sie im Bett stecken. Gute Nacht, Dus. Wenn ich mir nicht alles einbilde, dann sind Sie der Mann, der mich verfolgt hat. Das ist jetzt vorbei. Sie werden nicht mehr verfolgt. Ich mache mich mit meiner kleinen Nichte gleich auf den Weg. Du hältst dich raus. Warten Sie! Gute Nacht, Dus. Gute Nacht, Dus. Ich weiß genau, was Sie tun, wenn ich auflege. Keine Szene. Wo ist sie? Sie wissen doch ganz genau, dass Ihr Onkel Sie heute abholen Davon sollte. Weiß ich gar nichts. Immer mit der Ruhe. Was ist denn los, Mary? Er ist krank und weiß nicht, was er sagt. Ihr Onkel hat das Mädchen gerade abgeholt. Gott, das ist ja eine höllische Verschwörung. Sie hat mich gewarnt. Ihr Stiefvater liegt mit dem Rest der Familie in Fehler. Eine Lüge, wo ist sie? Ich verlange eine Antwort. Legen Sie sich mal nicht so auf, ja? Lolita! Halt sie doch schon fest! Gib mich los, Lolita! Wie wir aus seinen Aufzeichnungen wissen, hat Humbert viele trübsinnige Monate damit zugebracht, seine verlorene Lolita zu finden und die Identität ihres geheimnisvollen Entführers zu ermitteln. Seine Suche führte nur dazu, dass seine Gesundheit litt. In der Klinik, wo er wegen seiner Herzkrankheit behandelt wurde, hat man auch seinem Seelenzustand Aufmerksamkeit geschenkt. Zu Anfang des nächsten Jahres hatte sich der Zustand des Patienten so weit gebessert, dass er entlassen werden konnte, um seine Dozentur am Beardsley College wieder aufzunehmen. Tage der Ödnis und der Verzweiflung. Bis eines Tages der Postbote einen Brief brachte. Absender: Mrs. Richard F. Schiller. Lieber Papi, wie geht's? Ich bin verheiratet. Ich bin Mrs. Richard Schiller. Ich kriege ein Baby. Ich glaube, es wird ein großes. Ich glaube, dieser Brief fällt mir schwer. Ich drehe noch durch, weil wir nicht genug Geld haben, um unsere Schulden zu bezahlen und hier rauszukommen. Dick hat einen Top-Job in Alaska angeboten bekommen. Irgendwas ganz Spezielles in seinem Fach als Mechaniker. Mehr hat er mir nicht darüber gesagt. Aber es ist wirklich total stark. Entschuldige, dass ich unsere Adresse nicht angebe, aber du bist vielleicht noch immer sauer auf mich. Und Dick soll nichts wissen. Bitte schick uns einen Scheck, Papa. Mit 300 oder 400 kämen wir hin. Oder sogar weniger. Alles wäre uns recht. Weil, wenn wir erstmal dort sind, kommt bestimmt Geld rein. Bitte schreib postlagernd. Ich habe viel Trauriges und Schweres durchgemacht. In guter Hoffnung, Dolly. Mrs. Richard F. Schiller. Der Mann zu Hause? Komm doch rein. Dick repariert mit einem Freund die Veranda. Hinten am Haus. Ich rufe ihn rein. Dick! Wir haben Besuch! Was? Besuch! Ja, ich komme! Dick, das ist mein Stiefvater, Professor Humbert. Tag, Herr Professor. Dick hört ganz schwer. Sprich bitte laut. Ach, und das ist unser netter Nachbar, Bill Crest. Freut mich, Professor. Das muss gefeiert werden. Ich hol was zu trinken. Ich kann dir helfen, Dolly. Das ist eine große Überraschung, Professor. Hoffentlich bleiben Sie eine Weile. Sie können die Couch haben. Nein. Es macht uns nichts aus. Wir können auf einer Reservematratze in der Küche schlafen. Ich bin auf einer Vortragsreise. Er ist auf einer Vortragsreise. Er ist zufällig hier in die Stadt gekommen. Ich hatte ihm geschrieben, dass er uns besuchen soll. Ach so, ach so. Tja, dann. Ich glaube, ihr habt beide viel zu bereden. Kommen wir wieder an die Arbeit. Du musst nur rufen, Schatzi, wenn es Zeit ist für den Küchendienst. Das ist nicht der Typ, den ich suche. Nicht wer? Ach komm, das weißt du sehr gut. Wo ist das Schwein, mit dem du durchgebrannt bist? Hör mal, du wirst doch nicht davon anfangen. Ach Gott, ob ich das werde. 3 Jahre lang habe ich versucht, ihn ausfindig zu machen. Wer ist es? Wo ist er? Ich hätte sie dir nicht schreiben sollen. Es war ein großer Fehler. Jetzt verdirbst du mir alles. Kann ich diese Auskunft von deinem Ehegatten bekommen? Dick ziehst du da nicht rein. Verstanden? Mein Arm, Dick, ziehst du nicht rein. Er hat von dem ganzen Schlamassel nicht die geringste Ahnung. Er glaubt, ich bin aus seiner vornehmen Familie weggelaufen, um in einem Imbisslokal Geschirr zu spülen. Warum machst du alles noch schwerer, indem du diesen ganzen Schmutz aufrührst? Ach, komm, sei doch vernünftig, wenn du Hilfe von mir erwartest. Komm, sein Name. Ich dachte, du hättest es längst erraten. Sein Name, bitte. Lass es. Spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Willst du eine Zigarette? Nein! Seinen Namen! Es ist zu spät, um Krach zu schlagen. Na gut. Gut, ich fürchte, ich muss jetzt aufbrechen. Grüß deinen Mann, war nett, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Es ist doch albern von dir, dass du nicht locker lässt. Also gut. Es war Quilty. Ja, Claire Quilty, der Dramatiker. Du hast sein Gesicht in dieser Zigarettenreklame bestimmt zigmal gesehen. Und er war auch in diesem niedlichen Hotel in Bryceland, weißt du noch? Und von ihm war das Stück, das wir für die Theateraufführung an der Schule in Beardsley ausgesucht hatten. Und er war bei den Proben dabei. Und er ist unserem Auto absurderweise Meilen über Meilen nachgefahren. Ich habe mich einfach gefragt, ob ich vor Angst oder vor Lachen sterbe. Natürlich hatte er eine Sonnenbrille. Und dann einen großen Bart. Dieser Bart, erinnerst du dich? Aber ich hätte nie gedacht, dass du ihn nicht erkennen würdest. Kennst du das Wort Zyniker? Also das bringt ihn auf den Punkt. Ein draufgängerischer, lachender Zyniker. Das ist er, wie er leibt und lebt. Claire Quilty. Der einzige Mann, nach dem ich je verrückt war. Und ich? Und ich? Nun sei doch nicht so schwer vom Begriff. Was gewesen ist, ist gewesen. Du warst ein guter Stiefpapa, nehme ich an. Pass auf, wo du hintrittst, Papi. Erinnerst du dich an den Witz? Wo finde ich ihn? Claire Quilty? Ach, was soll's. Oben in Parkington, nehme ich an. Er hat ein Haus. Ein regelrechtes altes Schloss. Diese Welt ist nur ein wilder Gag nach dem anderen. Niemand würde es glauben, wenn jemand mein Leben aufschreiben würde. Nein, wahrscheinlich nicht. Auf dem Foto da, das sind meine Schwiegereltern. Sie wohnen mit Dicks Bruder in Alaska. Er schreibt, er hat für Dick da einen großartigen Job gefunden. Wenn wir kommen können. Ja, dann rekapitulieren wir also. Es war in Beardsley, wo du mich betrogen hast. Betrogen? Nein. Q, alle nannten ihn Q. Q war sogar sehr verständnisvoll und mitfühlend, was dich betraf. Du darfst es niemandem sagen. Aber vor vielen Jahren wurde er tatsächlich einmal von der Polizei verhört, weil sich ein Mädchen beschwert hatte. Du siehst also, du warst unter Freunden. Wo genau hat er dich hingebracht, als du mir erwischt bist? Ja, das war total gemein. Das muss ich schon sagen. Er hat mich auf eine Guest Ranch in der Nähe von Elphinstone gebracht. Duck Duck Ranch. Alberner Name. Wo genau? An welcher Autostraße? An gar keiner Autostraße. An so einem Fahrweg, einen kleinen Berg rauf. Aber diese Ranch gibt es sowieso nicht mehr. Schade eigentlich. Denn die war wirklich klasse. Ich meine, du kannst dir den Luxus gar nicht vorstellen, da auf dieser Ranch. Ich meine, es gab da alles, einfach alles, sogar einen Innenwasserfall. Als Kyo und ich ankamen, weißt du, da haben die anderen für uns eine Krönungszeremonie veranstaltet. Und danach eine tolle Wassertaufe. Wie wenn man den Äquator überquert, weißt du? Erzähl bitte weiter. Er wollte mich im September mit nach Hollywood nehmen und Probeaufnahmen von mir machen lassen. Für eine kleine Rolle in einem Tennisfilm, den sie nach einem Stück von ihm drehten. Leider ist da nichts draus geworden. Wo ist das Schwein jetzt? Er war kein Schwein. Er war ein toller Mensch. Aber das Saufen und das Rauschgift. Und in allem sexuell natürlich total pervers. Und seine Freunde waren seine Sklaven. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Sachen wir auf der Dr. Grange alles getrieben haben. Ich habe mich geweigert, mitzumachen. Was für Sachen? Ach, irre, dreckige, bizarre Sachen. Ich meine, er hatte zwei Mädchen und zwei Jungs oder drei oder vier Männer und wir sollten alle nackt miteinander rummachen, während eine alte Frau das filmte. Was für Sachen genau? Naja, ebenso Sachen. Naja, ich... Wirklich, ich... Jetzt spielt das keine Rolle mehr. Verrückte Sachen, dreckige Sachen. Ich habe Nein gesagt. Ich denke nicht daran, deinen fieschen Jungs zu... Denn ich will nur dich. Naja, da hat er mich rausgeschmissen. Du hättest zu mir zurückkommen können. Naja. Ich glaube, ich hatte Angst, dass du mich umbringen würdest. Und sowieso war ich ja jetzt ein erwachsenes Mädchen und selbstständig. Also habe ich dann in Motels gearbeitet. Putzen und so. Und in Straßencafés. Und nach einem Jahr habe ich es nicht länger ausgehalten und bin zurück zu dem Ort getrampt, wo die Ranch hätte stehen sollen. Aber sie war einfach nicht mehr da. Sie war total abgebrannt. Echt seltsam. Hm. Naja, da bin ich dann wieder in die billigen Imbisse geraten und eines Tages hat Dick mich auf der Straße aufgelesen und mitgenommen. Und so hat es angefangen. Lolita, das mag keinen Sinn haben, aber ich muss es sagen, das Leben ist sehr kurz. Von hier bis zu dem alten Wagen, den du so gut kennst, sind es 20, 30 Schritte. Es ist ein ganz kurzer Weg. Geh die 30 Schritte jetzt, gleich. Komm, wie du bist. Und wir werden von nun an immer glücklich sein. Du meinst, du willst uns das Geld nur geben, wenn ich mit dir in ein Motel gehe? Meinst du das? Ach nein. Nein, du hast mich völlig falsch verstanden. Ich möchte, dass du deinen zufälligen Dick und dieses schreckliche Loch verlässt und zu mir kommst, mit mir lebst und stirbst und alles mit mir. Du bist verrückt. Überleg es dir. Lolita. Es sind keine Bedingungen daran geknüpft. Auf alle Fälle, auch wenn du ablehnst, bekommst du deinen Trousseau. Echt? Ich reichte ihr einen Umschlag mit $400 in Scheinen und einen Scheck über 9.600. Zögernd, unsicher, nahm sie mon petit cadeau in Empfang. Und dann überzog ein schönes Rosa ihre Stirn. Du gibst uns 10 Riesen? Ich fühlte... wie die Tränen durch meine Finger rannen, am Kinn entlang und wie sie brannten. Und meine Nase verstopfte sich und ich konnte nicht innehalten. Und dann berührte sie mein Handgelenk. Ich sterbe, wenn du mich anrührst. Bist du ganz sicher, dass du nicht mitkommst? Es ist keine Hoffnung, dass du mitkommst. Nein. Nein, lieber nein. Ja. Nein, es kommt nicht in Frage. Eher würde ich zu Q zurückgehen. Ich meine, er hat dein Herz gebrochen. Ich habe dein Leben zerbrochen. Ich finde es also einfach super von dir, uns die Knete zu geben. Damit geht alles in Ordnung. Wir können nächste Woche los. Bitte hör doch auf zu weinen. Du musst es doch verstehen. Ich hol dir noch ein Bier. Ach, wein doch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich so oft angeschwindelt habe. Aber jetzt ist nichts mehr dran zu ändern. Ich sagte, ich müsse gleich weg. Wir suchten nach einem Gesprächsstoff. Schließlich kam ich wieder auf Geldangelegenheiten zurück. Dieser Betrag, sagte ich, entspreche mehr oder weniger der Gesamteinnahme aus der Vermietung des Hauses ihrer Mutter. Ihre finanzielle Lage sei rosig, ein paar der kleinen Kapitalanlagen ihrer Mutter seien mehr und mehr im Wert gestiegen. Ja, ich war ganz sicher, dass ich gehen müsste. Ich müsste gehen, ihn aufspüren, ihn vernichten. Weil ich wusste, dass ich die Berührung ihrer Lippen nicht überlebt hätte, zog ich mich bei jedem Schritt, den sie und ihr Bauch auf mich zumachten, mit tänzerischen Trippelschritten zurück. Sie begleitete mich hinaus. Ich war überrascht. Ja, eine rhetorische Wendung, ich war es nicht. Dass der Anblick des alten Autos, in dem sie als Kind und als Nymphchen gefahren war, sie so gleichgültig ließ. Sie bemerkte nur, um die Kiemen herum werde es ein bisschen lila. Ich sagte, es gehöre ihr. Ich könne den Bus nehmen. Sie sagte, sei nicht so dumm, sie würden zum Jupiter fliegen und dort ein Auto kaufen. Ich sagte, ich würde ihr diesen für $500 abkaufen. Wenn das so weitergeht, sind wir demnächst Millionäre. Letztes Wort. Bist du ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass du nicht doch... Naja, natürlich nicht morgen und nicht übermorgen, aber eines Tages, egal wann, zu mir kommst und mit mir lebst, ich werde einen ganz neuen Gott schaffen und ihm mit durchdringenden Schreien danken, wenn du mir diese mikroskopische Hoffnung gibst. Nein. Es hätte den entscheidenden Unterschied gemacht. Leb wohl. Da kommt ein mächtiges Gewitter. Was? Ein Gewitter. Pass auf dich auf! Die arme Lolita ist ein paar Wochen später, nach der Niederkunft mit einem totgeborenen Mädchen, in Grey Star, einer Siedlung im fernen Nordwesten, im Wochenbett gestorben. Sie hat niemals erfahren, dass Humbert Claire Quilty am Ende aufgespürt und getötet hat. Auch Humbert wusste nichts von Lolitas Tod, als er kurz vor seiner eigenen Vernichtung... Er starb noch in Untersuchungshaft am 16. November 1952 an Coronarthrombose, diese letzten Worte seiner tragischen Lebensgeschichte niederschrieb. Solange das Blut durch meine schreibende Hand pulst, bist du noch ebenso ein Teil seliger Materie wie ich. Ich kann noch immer mit dir sprechen und bewirken, dass du in der Fantasie späterer Generationen am Leben bleibst. Ich denke an Auerochsen und Engel, das Geheimnis zeitbeständiger Pigmente, prophetische Sonette, die Zuflucht der Kunst. Und dies ist die einzige Unsterblichkeit, an der du und ich gemeinsam teilhaben dürfen. Meine Lolita. Lolita von Wladimir Nabokov. Aus dem Amerikanischen von Dieter E. Zimmer. Teil 2. Heimatloses Kind. Die Rollen und ihre Darsteller: Humbert Humbert, Ulrich Mattes. Lolita: Nathalie Spinell-Beck. Claire Quilty: Hermann Lause. Dr. Ray: Martin Reinke. Vivian Darkblum: Petra Kuhles. Mona Dahl: Janina Sachau. Dr. Blue: Philipp Scheppmann. Mary Lohr, Christiane von Pöllnitz. Dick, Daniel Berger. In weiteren Rollen Steffi Kühnert, Evelyn Matsura, Petra Redinger, Pierre Siegenthaler und viele andere. Technische Realisation Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz Silke Hildebrandt und Ute Christine Krupp. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1999. Redaktion und Dramaturgie Johann Maria Kamps.